amazing friend. Hallo unsere wunderbaren Freundin. I want to talk about something really cool today. Ich möchte heute über etwas sehr Spannendes sprechen. What I'm going to talk about. Und da ist, was ich darüber sprechen werde. Let me just set my timer here before I don't go over the time. Ich werde meinen Wecker anstellen, damit ich nicht über die Zeit hinausgehe. Proverbs 29:11. Sprüche 29:11. A fool vents his feelings, but a wise man holds them back. That's a scripture that is quite challenging for us to understand. Proverbs. Ein Tor lässt all seinem Unmut freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Das ist ein Vers, der schwierig sich zu verstehen für viele Leute. Releases his anger, releases whatever he feels, releases his emotions. Aber ein Tor lässt alle seine Gefühle einfach freien Lauf und lässt sie gehen. But a wise man holds them back. Aber ein Weiser hält sie zurück. Oh, no. Do you know the Bible talks actually a whole bunch about feelings? Habt ihr gewusst, dass die Bibel ganz viel über Gefühle spricht? First of all, there's nothing wrong with feelings. Erstens, da gibt es nichts Falsches mit Gefühlen. I want you to understand it. Ich möchte, dass ihr das versteht. There are nations that are more emotional than others. Da gibt es Gefühle, die emotionaler sind als andere. There are cultures that express emotions very strongly and others that don't. Da gibt es Kulturen, die Emotionen viel stärker ausdrücken als andere. There's no. For instance, in many European cultures, you can't express emotions like you express them here in Brazil. Und in vielen europäischen Nationen ist es nicht erlaubt, so die Gefühle auszudrücken, wie zum Beispiel hier in Brasilien. Weil die Gefühle sind wunderbar. God has feelings. Und Gott hat auch Gefühle. Er weinte. God expressed feelings of anger. Und Gott hat Zorn ausgedrückt. The Bible says God is jealous. Und die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. All different feelings that the Bible says that God has. Und da gibt es viele Gefühle, von denen die Bibel sagt, dass Gott hat. And he created us in his image, so God created us with feelings. Und er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, er hat uns mit Gefühlen und Emotionen geschaffen. Emotions of feelings. Okay. Und die Frage ist nie über Emotionen und Gefühle. Here's the question. Aber da ist die Frage. Do you control your emotions or do your emotions control you? Kontrollierst du deine Emotionen oder kontrollieren dich deine Emotionen? No, Ryan, of course our emotions never control us. We are Christians. Nein, Reinhard, unsere Gefühle kontrollieren uns nie. Wir sind ja Christen. Oh, really? Ah, wirklich? So what about this? Und was ist in dieser Situation? You walk into a meeting, du kommst an ein Treffen and as you feel a terrible atmosphere. Und du fühlst, dass es eine schreckliche Stimmung hat. Does it change anything? Ändert das irgendwas? Oh, that's just it. The terrible atmosphere. Wow, diese Stimmung ist schlimm. I mean, there's no presence of God. Ich meine, da hat es keine Gegenwart Gottes. How many people said to me, what a powerful meeting? I said, why? Schon so viele Leute haben gesagt, was für ein kraftvolles Treffen. Ich habe gesagt, wieso? The presence of God. Weil da die Gegenwart Gottes so war. That proof that your emotions control you. Aber wenn du das schon gesagt hast, dann beweist das, dass deine Emotionen dich kontrollieren. Was? Ja. Weißt du wieso? Because the presence of God is every place you ever have walked. Weil die Gegenwart Gottes ist überall, wo du schon hingegangen bist. At some places you felt something, at other places you didn't. Weil ein paar Orten hast du sie gefühlt und an anderen nicht. That's so. But that doesn't mean the presence of God wasn't there. Aber das bedeutet nicht, dass die Gegenwart Gottes nicht dort war. Psalm 139 says, even if I make my bed in Hades, you are there. Psalm 139 sagt, auch wenn ich das Totenreich zu meinem Lager mache, so bist du da. You can ask this guy. Du kannst diesen jungen Mann hier fragen. We've preached all over this nation. Wir haben ihn überall in Brasilien gepredigt. But we've traveled intensely. Und wir sind intensiv gereist. We've walked into meetings where the emotions were so horrible. Und wir sind schon in Meetings reingegangen, wo die Emotionen so schlimm waren. I looked at him, he looked at me. Wir haben uns angeschaut. And both of us wanted to just run out, hide somewhere and not preach. Und beide wollten einfach rausrennen und dann nicht predigen und uns verstecken. Why? Wieso? Because that's what we felt like. Weil das ist, was wir gefühlt haben. Do you know what we did at the moment? Und wisst ihr, was wir in diesem Moment gemacht haben? Eine ganz einfache Entscheidung. Emotions will never control us. We control emotions. Unsere Gefühle werden uns nie kontrollieren, sondern wir kontrollieren die Emotionen. Ich habe ihn angeschaut. Ich habe gesagt, Son, wir werden das schaffen. Weil die Atmosphäre wird nicht uns bestimmen. Und hör zu. Das ist so wahr. We walked into the most horribly feeling places and saw miracles, signs, wonders, broken bones healed, cancers disappear, every crazy miracle. Und wir sind schon in Treffen reingegangen, wo wir uns so schrecklich gefühlt haben und wir haben Wunder gesehen, wie Knochen geheilt wurden, große Taten, all diese Dinge. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Und wisst ihr wieso? Because emotions lie. Weil die Emotionen lügen uns an. They lie a lot. Und sie lügen so sehr. In Korea. In Korea. Korea? Korea. Not Korea. About Vor etwa 70, 80 Jahren. It was very strong in the culture that if the first girl is a girl, first baby girl, you have to kill it. Da war etwas sehr Starkes in der Kultur, und zwar, dass wenn das erste Kind ein Mädchen war, dass man es umbringen musste. They threw it in the river to kill it. Sie haben es in den Fluss geschmissen, um es dort umzubringen. Und einer meiner geistlichen Mentoren ordained Yonggi Cho, the pastor of the largest church in the world, to the ministry. Er hatte Yonggi Cho, der Pastor der größten Kirche der Welt, in den Dienst gesetzt. Und dieser Mentor hat mir gesagt, er sagt, Reinhard, wenn die Christen sich bekehren, it was hard for them not to kill the first baby who was a girl, even though they were Christian. Dann war es sehr schwierig für sie, nicht ihr erstgeborenes Mädchen umzubringen, auch als sie schon Christen waren. Ich habe gesagt, wieso? Wieso? Und das ist, was er mir gesagt hatte. Sie haben sich schuldig gefühlt, weil die Gefühle haben sie angelogen. You see, your feelings are influenced by so many things. Seht ihr, die Gefühle sind von so vielen Dingen beeinflusst. Well, a simple thing. Ich habe ein paar Dinge gelernt. Either my feelings follow my decisions, or my decisions follow my feelings. Entweder folgen die Gefühle deinen Entscheidungen oder deine Entscheidungen deinen Gefühlen. Also was mache ich? Either your feelings follow your decisions, or your decisions follow your feelings. Entweder folgen die Gefühle deinen Entscheidungen oder deine Entscheidungen deinen Gefühlen. Also was mache ich? I'm fighting my feelings. Ich kämpfe nicht gegen meine Gefühle. I just don't let them control me. Aber ich lasse sie mich nicht kontrollieren. Schau. Do you feel like getting up at 6 o'clock in the morning and go running? Fühlst du dich danach, um 6 Uhr morgens aufzustehen und rennen zu gehen? Die meisten nicht. No. So what do they do? Also was tun sie? Well, that choice, that decision follows the feelings. Sie entscheiden sich, diesen Gefühlen zu folgen. Und so leben leider viele Christen. You feel like eating healthy? Und fühlst du dich danach gesund zu essen? No, I feel like eating sugar. Nein, ich fühle, ich brauche Zucker. Well, so why do you let your choice follow your feelings? Wieso lässt du zu, dass deine Entscheidungen deinen Gefühlen folgen? You actually decide that your feelings have to follow your choice. It will happen. Weil wenn du entscheidest, deine Gefühle und deine Entscheidungen folgen müssen, dann wird das passieren. I get up early in the morning and I run. Schau, ich bin früh morgens aufgestanden und bin gerannt. In the beginning, I never felt like doing this. Am Anfang habe ich mich nicht danach gefühlt. But I made the choice. Aber ich habe mich entschieden. Decisions will not follow my feelings. My feelings have to obey my decision. Meine Entscheidungen werden nicht den Gefühlen gehorchen, sondern meine Gefühlen werden meinen Entscheidungen gehorchen. So once I established this habit, dass ich dann mal diese Gewohnheit angenommen habe, my feelings obey my choice. Auf einmal haben meine Gefühle meine Entscheidungen gehorcht. Und wenn ich jetzt daran denke, am Morgen früh aufzustehen und joggen zu gehen, dann bin ich ganz aufgeregt. I'm going to run 21 kilometers. Yeah. Yeah, morgen werde ich 21 Kilometer rennen gehen. Why? Wieso? Because I've chosen to make sure that I choose on principles and not on Weil ich habe mich entschieden, dass ich mein Leben nach Prinzipien leben werde und nicht nach meinen Gefühlen. No, Saint Jumel, Jesus hat seinen Jüngern gesagt. Not let your heart Lasst eure Herzen sich nicht beunruhigen. Don't let feelings control your... Also das bedeutet, lass nicht zu, dass Gefühle dein Herz kontrollieren. Also, listen, my friend, don't... Hör zu, meine Freunde, mach das nicht. If you are a person that's controlled by your feelings, wenn du eine Person bist, die von seinen Gefühlen kontrolliert ist, anstatt dass du deine Gefühle kontrollierst, was passiert dann? You will be just like I... Dann wirst du so werden, wie ich war. They called me the Yo-Yo. Sie haben mich der Jojo-Christ genannt. Up and down, up and down. Rauf, runter. God is good, God is terrible. God is good, God is terrible. God is good, God is terrible. Gott ist gut, Gott ist schlimm. Gott ist gut, Gott ist schrecklich. Gott ist gut. Es kam auf die Umstände drauf an. Und heute? Heute bin ich emotional stabil ausgeglichen. Well, Reinhard, how did you get to this place? Oh, wow, Reinhard, wie bist du dahin gekommen? Es ist ganz einfach. It's a fool that expresses. Es ist ein Torer, der seine Gefühle einfach so ausdrückt. Und ich habe gelernt, ich habe die Autorität, meine Gefühle zu kontrollieren. Ich lebe bei Prinzipien. Und ich lebe bei Entscheidungen. Und dann sagen die Gefühle, wow, ich muss die Entscheidungen folgen. Und dann fühle ich mich gut. Und ich fühle mich jeden Tag gut. Weil meine Gefühle folgen meinen Entscheidungen. Und du kannst es auch tun. Und wir sehen uns wieder.